geradewegs durch ihre dorsale posteriore insula, auch bekannt als Hauptschmerzzentrum des Gehirns. Wir reden hier von Höllenqualen. Um das zu beenden, tut man alles. Acer. Das zu beenden, tut man alles. Sogar die eigene Kehle durchschneiden. Thank you.